Hallo, herzlich willkommen zum Antcast, Episode 650. Brauchen Androiden Öl? Ja, es ist der 25. Wenn ihr diese Folge hören könnt. Ich nehme es heute am 23. bereits auf, denn ihr wisst ja, ne, 25. ist der erste Weihnachtsfeiertag, ja genau. Und Moment mal, langsam, jetzt bin ich komplett durcheinander. Natürlich müsste jetzt für euch der 26. sein, nicht der 25. Also der 26. Oh Gott, habe ich ja auch in der Rios Wochensicht falsch gesagt. Totales Chaos. Und deswegen habe ich beschlossen, ja okay, ich nehme es auf am Freitag, den 23. Nichtsdestotrotz, die letzte Sendung im Jahr, der letzte Uncast im Jahr, und da ist natürlich angesagt ein kleiner Rückblick auf das Android-Jahr 2022. Ja. Und es war das Jahr für MediaTek und auch gleichzeitig nicht das Jahr für MediaTek. Hm. Was ist los? Es kamen mehrere vielversprechende Dimensity-Prozessoren raus, also MediaTek-Prozessoren raus, für den High-End und für den oberen Mid-Range-Bereich. Und die Prozessoren waren den Pendants von Snapdragon haushoch überlegen, auch was die Hitzeentwicklung und die Effektivität, die Energieeffizienz und so weiter betrifft, deutlich überlegen. Aber das alleine reicht halt nicht aus. Das musste wohl MediaTek schmerzlich spüren, denn im Bereich Werbung, PR, da hat natürlich Qualcomm alle Register gezogen und hat erfolgreich bei den Herstellern von den Smartphones suggeriert, dass sie nur dann ein echtes Flaggschiffgerät haben, wenn ein Qualcomm-Prozessor drin ist, ne? Also ein Snapdragon. Ja, ja, genau. Das ist eine Marktmacht. Ja, da sollte sich vielleicht auch mal die Wettbewerbsbehörde das Ganze mal anschauen. Ja. Aber Fakt ist, so ist es. Ist natürlich vollkommener Blödsinn. Also die MediaTek-Prozessoren sind mit Abstand die besten Prozessoren, die es momentan auf dem Markt gibt. Aber wie gesagt, besser heißt nicht immer, dass man automatisch dann auch in einem Segment vorne ist. Übrigens, MediaTek ist wieder Chip-Hersteller Nummer 1 für Smartphone-Chips. Das ist nicht verwunderlich, aber es geht hier ja um den High-End-Bereich und um den gehobeneren Mid-Range-Bereich, und da sieht es natürlich noch ganz anders aus, das muss man sagen. Aber natürlich an Anzahl der Chipsets, die eben verkauft wurden, ist MediaTek unangefochtene Nummer 1. Ja. Dennoch ist es nur ein schwacher Trost, weil man eben sehr viel investiert hat, um auch in die High-End-Bereiche hier erfolgreich reinzustoßen. Deswegen kann man sicherlich sagen, dass es eben nicht das Jahr für MediaTek war, sondern eher ein Anfang für die Entwicklung neuer Prozessoren. Entsprechend hat sich auch das Jahr über oftmals, wenn ich hier so die Themen durchgucke, ist oftmals, vielleicht zu oft, ja, im Nachhinein, das Wort MediaTek gefallen. Es nervt mich halt bei so etwas. So wie es mich auch am Anfang von vom Android-System genervt hat, dass eben hier so das beste System so stiefmütterlich behandelt wurde. Mittlerweile hat sich ja viel, viel getan, und jetzt ist das stiefmütterliche System eher auf dem Weltmarkt das iOS. Aber insgesamt nähern sich die beiden auch immer weiter an. Ja, das ist teilweise gut und teilweise auch schlecht. Von daher hakelt es natürlich bei mir auch, oder hat es 2022 auch ordentlich Kritik für Android gehakelt, weil man eben nicht auf seine Kernkompetenzen gesetzt hat, sondern man hat sich ein bisschen an iOS angenähert, aber gerade in den Bereichen, wo ich mir gewünscht hätte, dass man es nicht tut. Ja. Während andere Bereiche dann eher weiterhin so behandelt wurden, wie es eben der Android-Weg war, und der war in diesen Bereichen eben nicht das Beste. Zum Beispiel ist es immer wieder ein leidiges Problem mit den Updates. Ja. Da hätte Google einschreiten müssen, bereits letztes Jahr. Das hat man nicht getan. Dann bei Vorgaben zu machen, damit ein einheitliches, qualitativ hochwertiges Benutzer-Feeling entsteht beim Benutzen von den Geräten. Auch das wurde versäumt. Ich kann nur spekulieren, dass man eben Angst hatte, zu viel Druck auszuüben, denn es gab ja immer wieder Untersuchungen und Anschuldigungen gegenüber Google wegen Ausnutzung von der Marktmacht, den sie haben in dem Bereich Smartphones. Und dann hat man natürlich Angst zu sagen, also ihr kriegt nur eine Lizenz, wenn ihr das so und so und so macht. Ne? Aber das ist das, was dringend erforderlich gewesen wäre bei Android, um eben zu verhindern, dass manche Gurken auf den Markt kommen, wo die Leute dann einen Schock kriegen, wenn sie das erste Mal anfangen, auf dem Bildschirm rumzuscrollen oder ein Game probieren oder sowas. Ne? Also das Benutzer Look, der Benutzer Look and Feel hätte da deutlich mehr in die Hand von Google genommen werden können. Auch das, genau, auch der Look und Feel. Material U war ja das Ding 2022, ja, und wie erwartet, was ist davon übrig geblieben? Je nach Hersteller fast nichts. Also mein OnePlus, auch da komme ich gleich nochmal dazu, Nord 2, sieht genauso aus unter Android 12 wie unter Android 11. Da ist nichts groß passiert. Von Material U kann ich nur träumen. Das ist eben das Los von einem offenen System, was jeder machen kann, was er will. Und natürlich ist es leider immer auch so, dass die Hauptherstellerfirmen von Android, nämlich Google, dann eben auch Geräte rausbringen, die bei mir höchstens in der Midrange fallen, aber High-End-Preis haben. Und damit sind solche Geräte natürlich ausgeschlossen für mich. Also was tun, ja? Echtes Material U Feeling dann noch zu bekommen mit einem technisch performanten Gerät, was aktuelle Höhe der Zeit ist, ist nahezu unmöglich, denn gerade die Firmen, die eben solche High-End-Geräte herausbringen, oftmals ihr eigenen Schnodder drauf klatschen und übrigens damit ihre super High-End-Geräte teilweise noch langsamer machen, als man sich das zu träumen im Albtraum gesehen hat. Also das ist wirklich schlimm, was da dann aus einem super ausgestatteten Gerät wird, durch die draufgeklatschte Oberfläche, die alles an Rechenleistung wegsaugt, die man braucht. Und natürlich auch einen Akku wegsaugt. Ja, so ist das. Eben mal kurz angesprochen, OnePlus war ein Desaster 2022. Klipp und klar. Was sich OnePlus geleistet hat, da werden sie sich wahrscheinlich noch ein paar Jahre damit beschäftigen müssen. Ein Chaos ist ausgebrochen Anfang bis Mitte des Jahres. Da wurden Geräte geupdatet. Nach diesem Update kam kein weiteres Update mehr, weil OnePlus selbst das Update zu früh rausgehauen hat, ja, und damit eine falsche Softwareversion installiert war. Entsprechend hat es ewig gedauert, nämlich fast bis zum Jahresende, bis eben diese falsche Softwareversion auch geupdatet wurde durch dann letztendlich die richtige Softwareversion. Und zuerst sah es dann auch gut aus, dass dann gleich das neue Sicherheitsupdate kam hinterher, war eine versöhnliche Sache, aber dann war auf einmal wieder abrupt Schluss und jetzt ist man schon wieder beim Sicherheitsupdate Oktober und das eben immer noch am 23. Dezember heute. Ja, wie gesagt, ihr hört es am 26. Dezember, aber ihr wisst ja jetzt schon. Ja, und damit war natürlich OnePlus ein Desaster, oder war 2022 ein Desaster für OnePlus. Speziell für mich, denn ich war von diesem Problem auch betroffen und gleichzeitig, ja, war ich ja erst so ganz begeistert von dem OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition. Ja, diese Begeisterung war dann schnell vorbei, als eben dieses Problem auftauchte. Und ja, es war wirklich eine leidvolle, aber auch eine lernende Erfahrung, die ich da gemacht habe. Einfach von irgendeinem Anbieter, der verspricht, 3 Jahre Updates, ein Gerät zu kaufen und zu erwarten, dass es dann auch tatsächlich 3 Jahre aktuell bleibt, ist blauäugig. Ja, klar, man könnte den vielleicht in Grund und Boden klagen, aber internationale Klage ja, ist wieder so eine andere Geschichte. Und es ist auch natürlich so, das darf man nicht vergessen, dass auch 2020 ein weiteres Desaster eingetroffen ist für OnePlus. Die haben nämlich in Deutschland eine, ich glaube, war das auch EU-weit? Ich glaube, es war sogar EU-weit. Bin mir nämlich schon ganz sicher, auf jeden Fall haben die vor Gericht eine ganz große Schlappe erlitten wegen einer Patentverletzung. Und bis zum heutigen Tag könnt ihr keine OnePlus-Geräte aktuell im Store von OnePlus kaufen. Wenn ihr irgendwelche OnePlus-Geräte irgendwo noch findet, dann nur Restbestände. Die durften noch abverkauft werden. Aber neue, aktuelle Geräte gibt es offiziell von OnePlus in Deutschland nicht mehr. Bis zum heutigen Tag. Und das geht jetzt schon einige Monate so. Wenn man hier aufruft, findet man die Earbuds, die sind davon nicht betroffen, und Zubehör von den Geräten, und das war's dann. Sonst gibt es nichts mehr. Das ist natürlich ein Desaster, aber das kann auch schnell zu einem Desaster für die Kunden werden, denn bisher hat man von OnePlus immer gesagt, okay, wir machen natürlich unseren europäischen Kunden hier keine Schwierigkeiten und es gibt ganz normale Updates und so weiter. Wobei das ja auch wieder, wie gesagt, so eine Aussage war, ganz normale Updates bitte nicht, sondern deutlich besser und mehr Updates. Ja, aber wie auch immer, gemeint ist damit, dass man Europa nicht fallen lässt, trotzdem, dass man keine Geschäfte mehr in Europa machen kann. Das ist ziemlich bitter. Das ist mittelfristig zwar ganz okay, aber langfristig sieht das ziemlich schlecht aus. Und da stellt sich mir natürlich schon die Frage, was ist jetzt mit den neuen Geräten zum Beispiel? Soll ein neues Flaggschiff kommen, das OnePlus 11? Darf das dann wieder verkauft werden oder nicht? Ich weiß nicht, wie belastend das für OnePlus selbst ist. Da es jetzt kein riesiges Thema für die Weltpresse ist, denke ich mal, wird sich das in Grenzen halten, wenn da massive Konsequenzen auftreten würden und OnePlus würde das sagen, dann würde das sicherlich etwas prominenter durch die Presse gehen. Also für OnePlus war 2022 wirklich in jeder Hinsicht, sowohl Updates als auch verkaufstechnisch, ein wirkliches Desaster und für die Kunden ebenfalls durch den Update-Incident, ja, ein Update-Vorfall und möglicherweise eben auch durch diesen Verkaufsstopp langfristig könnte es auch eben Auswirkungen haben. Deswegen ganz, ganz schlimm. Noch Ende letzten Jahres war ich begeistert von dem OnePlus-Gerät und jetzt kann ich nur sagen, seid vorsichtig, wenn ihr an einem OnePlus-Gerät interessiert seid. Ich persönlich würde mir keins mehr kaufen. Und das ist schon heftig. Ja, was gab's denn sonst noch so 2022? Das nicht vorhandene neue Design, vielleicht, ja, auch das war ein Thema, das immer und immer wieder aufgetaucht ist im Uncast. das Design von den Android-Geräten ist quasi zu einem immer sich wiederholenden Abziehbild von Technikstandards geworden. Auf der einen Seite verständlich, weil man möchte die Kunden nicht verschrecken. Aber auf der anderen Seite, man kann auch noch keine neuen Kunden gewinnen, wenn man nur das macht, was alle anderen auch machen. Und so war für mich zum Beispiel das Nothing Phone eben nicht die große Sensation 2022, sondern nur ein iPhone-Clone mit Android drauf. Es sieht aus wie ein iPhone. Es tut mir furchtbar leid. Also ich weiß nicht, wie das, wie man sowas machen kann. Ich würde mich das noch nicht mal trauen, ja, weil das ist also ein 1:1 Klon. Dass man dann hinten noch sowas drauf hat, wie eben diese, dieses Glyph, ja, wo man eben durch bestimmte Abfolgen von Lichtern in einem sehr seltsamen angeordneten LED-Array, ja, dann zum Beispiel schon erkennen kann, wer anruft oder ähnliches. Das ist das einzige Alleinstellungsmerkmal von dem Nothing One Phone, ja, Glyphen und diese Blinkzeichen, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir eher gewünscht, dass es vielleicht ein schönes echtes neues Design gibt. Aber das war wohl dann entsprechend zu viel verlangt. Ja, das dreieckige, das runde, das unförmige Smartphone, das heißt mehrere Formen zueinander. Ja, das mag zwar nicht immer sinnvoll erscheinen, aber wo bleibt denn die Design Fertigkeit, der Mut zu einem neuen Design. Wer hat denn bestimmt, dass die Dinger rechteckig sein müssen? Wer? Ja, das ist, diese Form ist eigentlich prinzipiell relativ bescheuert. Für eine Webpage wäre eigentlich ein gleichschenkliges Viereck wesentlich besser. Ja, so zum Beispiel 4:3 Monitor sind wesentlich besser für im Internet zusammen als 16:9 Monitor. Ja, oder diese Zeile oben, ja, die nervt mich immer, diese Benachrichtigungszeile. Warum muss die da oben rumhängen? Immer. Auf jedem verdammten Phone ist da oben diese Zeile, braucht jede Menge Platz. Ja, und natürlich unten die Bedienungszeile. Ich meine, die kann man zum Glück bei den meisten Smartphones abschalten. Immer das Erste, was ich mache, jegliche Bedienungselemente unten sofort abschalten. Das ist sowas von 2010, das gibt's gar nicht. Ja? Also unfassbar. Aber, wisst ihr, das könnte man alles anders auch machen. Ja? Da muss man auch nichts... Da muss man auch mal in anderen Kategorien denken. Notifications herunterziehen. Warum? Ja, das ist doch... Ich habe das schon immer ziemlich unpraktisch gefunden. Übrigens sehr unpraktisch sogar, wenn wie bei dem OnePlus-System noch rechts oben dann eine andere Funktion draufgelegt wird. Also wenn man Rechtshänder ist, ist die Chance, dass man eben die falsche Funktion aufruft und eben nicht die Notifications herunterzieht, so bei 90%. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Hätte man da auch anders lösen können, wenn man sich vielleicht von dieser Vorstellung eines rechteckigen Handys endlich mal verabschieden würde. Ja. Die Welt ist nicht in Quadrate unterteilt. Ja. Und auch die Natur ist nicht in Quadrate unterteilt. Der Kreis ist eigentlich die perfekte Form. Ja. Und die hätte man oder die kann man auch in einem Smartphone unterbringen. Ja. Sieht das aus. Aber wie gesagt, da könnte man wieder drüber reden, aber 2022 war ja designmäßig insgesamt eine ziemliche Flaute. diese Flipphones sind für mich keinerlei technische Innovation. Führen sie doch genau dieses Design einfach weiter, ja, weil man an Grenzen gestoßen sind, was die Größe anbetrifft von diesen Geräten, probiert man jetzt dasselbe Konzept weiter zu verfolgen, indem man diese klappbar macht. Vielleicht mal ein anderes Konzept überlegen. Ja, das wäre gar nicht so verkehrt, denke ich. Also, deswegen war das für mich ein Desaster 2022, was das Design anbetrifft. Und ihr merkt jetzt schon, 2022 bekommt nicht ganz so viele positive Beurteilungen, ja, wie jetzt man das vielleicht vermutet hätte, sondern eher ziemlich schlecht kommt 2022 weg. Weil es gab wenig Innovation, es gab wenig Neuheiten, es gab nur schleichende, lahmende Entwicklungen. Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. Natürlich der Chipmangel, danach halt der Corona-Pandemie. Der wird uns jetzt 2023 auch nochmal gewaltig einholen, denn in China steppt der Corona-Bär. Und das wird Auswirkungen haben auf die gesamte Weltwirtschaft. Von daher ist das eben auch 2022 ein ziemlicher Faktor gewesen. Ich weiß nicht, wie es ohne die Corona-Pandemie ausgesehen hätte. Aber ehrlich gesagt, ganz so positiv bin ich da auch nicht gestimmt, denn die technische Entwicklung wird aufgehalten durch viele Faktoren, nicht nur durch die Corona-Pandemie, vor allem offenbar durch die Firmen selbst, die eben immer weniger Mut haben, etwas zu riskieren, vielleicht auch wegen der unsicheren Weltlage, aber das sind meiner Meinung nach alles nur Ausreden, um eben sich selbst hinter ein Modell zu verstecken, das darauf basiert, dass die Leute immer das Gleiche wollen. Ja. Und das halte ich für sehr gefährlich, diesen Weg zu gehen. Auch wenn das oftmals stimmt, nur neue Geschäftsfelder schafft man nicht, indem man alles beim Alten lässt, sondern das sind immer neue Geschäftsfelder, wenn du dann erschlossen, wenn etwas völlig Neues erscheint. Und dann muss es eben Firmen geben, die dieses Risiko eingehen, die bereit sind, sich in die Nesseln zu setzen. Oftmals setzen sich solche Firmen auch in die Nesseln, aber dann wird daraus eben oft auch ein sehr erfolgreiches, neues Modell, das einen ganzen Markt verändern kann. Stellt euch mal vor, Google und Apple hätten im Jahr 2007 gesagt, nee, also hören wir uns mal um auf der Straße, was die Leute sagen. Da war nämlich die typische Aussage, ne, Internet auf dem Handy, so ein Quatsch, das brauche ich nicht, ich habe doch Internet daheim. Ja, so. Ergo wäre die Idee gewesen, man verzichtet auf Smartphones, weil man sieht keine Chance, dass sich das durchsetzt. Ja, die Leute wollen gar keine Smartphones, die sagen, Internet ist vollkommen uninteressant auf dem Handy, die wollen Internet daheim haben. Also konzentrieren wir uns lieber auf die Sachen daheim. Ne? Dann wäre die gesamte, also wenn Google und Apple da sich einig gewesen wären und hätten gesagt, das hat keine Zukunft, dann wäre die gesamte Smartphone-Industrie, wie wir sie kennen, überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, es hat diese zwei gebraucht, die eben was riskiert haben. Ja? Apple hat es riskiert und Google danach auch. Ja, Google hat man ja den sofortigen Untergang von Android vorhergesagt, sofort. Ja. Aber sie sind mutig entlang gegangen und haben es geschafft. Guckt euch jetzt an, Android, überall Android. Ja, früher hat es geheißen, nö, tot. Ja. Bei Apple genauso. Ich weiß noch genau, ich selbst habe in der Rios-Wochensicht damals gesagt, dass ich keine Zukunft für das iPhone sehe, ja, weil das eben aus den eben genannten Gründen und weil es viel zu teuer ist und weil das natürlich auch ein direktes Gebinde mit dem Netzbetreiber war. Das war, glaube ich, damals, es gab nur Exklusivverträge und das konnte man dann auch nicht wechseln in anderen zu einem anderen Anbieter und so weiter. Also es war sehr, sehr streng und rigoros geregelt und deswegen war das für mich damals ein Wahnwitz. Und seht ihr, selbst obwohl ich so technikaufgeschlossen bin, selbst ich hätte damals gesagt, übrigens war ich da nicht alleine, große Tech-News-Seiten haben gesagt, damit setzt sich Apple total in die Nesseln und Google sowieso. Ja, wie kann man sowas nur machen? Das ist ja der Wahnsinn. Und seht ihr, nur da, weil die es riskiert haben, wurde das zu so einem riesigen Ding. Und das muss man, da muss man aufpassen, dass die Firmen jetzt nicht hingehen und sich da wieder ausruhen und nichts mehr machen, ja, nichts mehr Neues machen. Und was vielleicht die neue Industrie von morgen oder übermorgen gründet, ja. Heftig. Manchmal sind kleine Sachen mit großer Wirkung, ja. Da gibt es einen schönen Spruch aus der Gaming-Welt. Greatness from small beginnings. Genau, mein Lieblingsspruch aus Uncharted. Und wie oft hat der sich schon in der Technikwelt bewahrheitet? Ja, andauernd. Ja, jedenfalls für Google war 2022 schon ein Erfolg, ein gewisser Erfolg, ja. Das Google Pixel 6 ist gut angekommen, ja, trotz den hohen Preisen, aber das muss man auch sagen, das habe ich auch gesagt, es war eins der besten Pixel-Geräten, seit das Original Pixel erschienen ist, also das Pixel 1. Da waren ja Sachen dabei, die waren so peinlich, da habe ich mich schon fast geschämt, dass ich ein Betriebssystem von dieser Firma nutze. So schlimm waren die, ja. Aber die Zeiten sind vorbei, denn Google Pixel 6 war ein ordentliches Gerät, ein bisschen zu teuer, aber das ist genau das, die Sache, ein bisschen zu teuer bei einem ordentlichen Gerät ist noch akzeptabel, oder? Ist noch akzeptabel. Und deswegen hat sich das offenbar auch ausgezahlt. Nein, das Google Pixel 6 ist kein Überflieger. Es ist auch noch nicht mal annähernd bei den Geräten, die sich wirklich oft verkaufen. Also so weit weg, ja, dass die in der Statistik nur unter Sonstige aufgeführt werden. Ja. Aber dennoch, es ist ein für Google schon gut angenommenes Gerät. Und das will man mit dem Google Pixel 7 weiterführen. Ob das gelingt, das sieht man erst nächstes Jahr, ja. Bisher sind die Reaktionen darauf ja verhalten und das ist deswegen so, weil eben kaum mehr Rechenleistung zur Verfügung steht beim Pixel 7. Aber wie gesagt, das ist trotzdem okay und das Google Pixel 6 2022 war wirklich ein, würde ich sagen, schon für Google ein Erfolg. Ja. Unser dauerhafter, mein dauerhafter Hassliebe-Kandidat ist ja Sony. Und Sony hat 2022 genau das gemacht, was sie immer machen. Ein gutes Gerät rausgebracht mit einem wahnwitzigen, absurden, verrückten Preis, dass das Gut umkehrt in, ich glaube, mich dritten Pferd. Ja, wo man dann ganz klar, wenn man sieht, dass man solche Geräte von anderen Herstellern für weit weniger als die Hälfte bekommt und die teilweise sogar noch besser sind, dass man sich dann eben fragen muss, was macht das Sony-Gerät so gut, dass es so teuer sein kann? Und dann kommt man eben zu dem Schluss, dass es nichts geben kann, was es so gut machen kann, dass dieser Preis gerechtfertigt ist bei den technischen Daten. Die technischen Daten sind zwar besser geworden als noch vor ein paar Jahren, aber es reicht noch lange nicht aus, um das in Relation zum Preis zu setzen. Das muss man klipp und klar sagen. Und deswegen ist auch 2022 nichts geworden mit einem Sony-Smartphone. Die Hoffnungen ruhen jetzt wie jedes Jahr auf dem nächsten Jahr, ne? Also auf 2023 in dem Fall. Da soll die Mark 5-Serie rauskommen. Jetzt sind wir ja bei Mark 4. Und da gibt es wieder das Xperia 1 Mark 5, Xperia 5 Mark 5 und Xperia Pro 2023. Ja. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das, wie die dann preislich und technisch positioniert werden. Meine Hoffnungen tendieren natürlich gegen Null, was den Preis anbetrifft. Irgendwann, ich gebe die Hoffnung aber trotzdem nicht auf ganz, irgendwann muss sich doch mal jemand von der Marketingabteilung klar machen, dass das so nicht weitergehen kann und vielleicht mal empfehlen, Leute, jetzt macht mal einen ordentlichen Preis, ein richtiger Kampfpreis und dann übernehmen wir einen Teil vom Markt und dann haben wir wieder eine Marke etabliert, weil momentan ist die ja im Smartphone-Bereich fast nicht vorhanden, außer in Animes und japanischen Filmproduktionen. Da tauchen dann Sony-Handys komischerweise auf, ja. Aber in der Realität ist es halt ein bisschen anders. Naja. Also es gibt viel zu tun für 2023 und 2022 war für Android eher ein durchwachsenes Jahr. Ich möchte nicht sagen ein schlechtes Jahr, aber wenn ihr mich entscheiden lassen müsstet, ob es ein gutes oder ein schlechtes Jahr war, würde ich eher auf ein schlechtes Jahr gehen. Zu wenig Innovationen. Die Schwächen von Android sind 2022 deutlicher geworden durch die Update-Desaster bei verschiedenen Firmen, übrigens nicht nur bei OnePlus. Und auch durch die stagnierende Entwicklung, sowohl auf Hardware- als auch auf Software-Seite. Und auch, dass eben die neuen OSs von Google entweder gar nicht oder in einer vollkommen verfremdenden Form auf die verschiedenen Geräte ankommen. Auch das ist ein Problem, dass 2022 durch das Material U Design deutlich in den Vordergrund getreten ist. Eigentlich ist es klar geworden, dass man, wenn man echtes Android möchte, braucht man ein Pixelgerät. Aber dafür sind eben die technischen, die Hardware-Angebote in der Pixellinie eben zu eingeschränkt und preislich eben auch zu starr, so dass man eben als Normalkunde dann eben doch auf andere Geräte steuert und dann eben irgendein Android bekommt, das vielleicht die Versionsnummer hat, aber eben nicht das ist, was es eigentlich sein sollte. Das ist leider immer stärker 2022 hervorgetreten. Ausblick auf 2023 gibt es ja erst wieder in der nächsten Sendung am 2.1. Ja. Und bis dorthin möchte ich den Rückblick jetzt erstmal beenden, ja, und euch noch ein paar aktuelle Sachen im Schnelldurchlauf vorstellen. Wir haben ja schon Updates immer wieder erwähnt. Oppo hat ein neuer eigener Rekord aufgestellt mit Android 13 Updates. Also so viele Geräte wie noch nie haben die in den letzten Monaten geupdatet auf Android 13. Und zwar 50% mehr Geräte als bei der vorherigen Version. Bei denen heißt es ja Color OS. Und leider ist es genau das, was ich eben gesagt habe. Also ihr bekommt eigentlich kein Android 13, sondern ihr bekommt Color OS 13. Und das ist optisch leider ganz anders. Honor hat ja dieses Tablet jetzt schon seit längerer Zeit, weiß nicht, ob die das lanciert haben, diese Gerüchte oder was weiß ich, Auf jeden Fall ist das schon in längerer Zeit in den News. Jetzt sind wieder ein paar Informationen durchgesickert. Es scheint wohl so, als ob dieses Tablet ein 144-Hertz-Display hat. Das ist doch sehr erstaunlich, meiner Meinung nach. Und zwar bei diesem Tab V8 Pro. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht noch andere Tablets gibt. Ebenfalls, finde ich, war das neu aufgetaucht. Genau, ein Stift ist jetzt abgebildet, nie bei diesem Honor Tablet. Und das ist eine gute Sache, finde ich. Stiftangabe gehört einfach zum Tablet. Und damit meine ich nicht diese Knubbel, kapazitiven Knubbel, sondern ein echter Stift, der auch ermöglicht, dass man eben mit dynamischem Druck arbeiten kann und eben nicht nur Wurstfingerersatz, sondern eben ein tatsächlicher echter Stift, mit dem man auch ganz feine Pixeleingaben machen kann. Ja, dann kann man nämlich schreiben, malen, wenn es dynamischer Druck ist, auch sehr gut malen, Kalligrafie beispielsweise und vieles mehr. Also eine Verdoppelung der Möglichkeiten meiner Meinung nach bei solchen Tablets. Richtig gut. Ausgeliefert wird das Tablet mit einem Dimensity 8100 Chipsatz. Das ist das, was man bisher weiß. Und ich denke, das wäre eine gute Wahl. Aber ich würde mich noch nicht 100% drauf verlassen auf diese Aussage. Wie gesagt, es ist die Informationen sind tröpfchenweise, kommen die jetzt hier an über das Tablet. Auch so vom Preis her oder so kann man noch nicht drüber spekulieren. Aus dem ganz einfachen Grund, Honor war mal eine Firma, die super günstige, sehr geniale Smartphones angeboten hat. Diese Zeiten sind vorbei, seit sie eigenständig sind und nicht mehr zu Huawei gehören. Da bringen sie eigentlich nur noch relativ teure Geräte raus, wenn sie denn gut ausgestattet sind. Hoffen wir, dass sie bei den Tablets sich ein bisschen zusammenreißen und hier einen vernünftigen Preis für das V8 Pro dann nehmen werden. Meta, genau. Das ist am Ende des Jahres der Slogan, der Standard Meta, ja, Supports für die Smart-Home-Geräte. Ja, das ist wichtig geworden. Und es ist ja auch schön, wenn man es hört. Google hat ja jetzt viele von seinen Nest-Hubs und Home-Geräten umgerüstet. Ich habe sogar vor ein paar Tagen mein Google Home mal wieder angeschlossen. Ja, ich habe ja gesagt, bei mir gibt es 2023 wahrscheinlich einen Wechsel von Haupt Alexa auf eben den Nest Hub. Sobald dieses Pixel Tablet rauskommt, das eben auch als Nest Hub benutzt werden kann. Wird wahrscheinlich noch etwas dauern, aber ich mache da immer schon gern mal so ein paar Vorübungen. Und da habe ich mal meinen alten Google Home rausgekramt und der bekommt dann nämlich auch ein Software-Update für Meta. Und jetzt hat sich Amazon gemeldet und hat die ersten 17 Echo-Devices angekündigt, die ein Update bekommen für Meta. Ja. Ich tue die jetzt nicht alle auflisten. Ich verlinke das mal. Ich bin übrigens mal gespannt, wie ich das nächstes Jahr mache im Uncast. Da gibt es keine Links mehr. Ha, das wird lustig, ne? Ja. Naja, aber geht nicht anders. So, und jetzt hier in diesem Echo, das ist ein bisschen verwirrend, weil die sind auseinandergefriemelt. Ja, also nach langem Studieren dieser Liste sehe ich also, dass mein Echo Show wohl müsste geupdatet werden. Eventuell mein Echo Dot, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil eben das so durcheinander gewürfelt ist. Ich könnte auch Pech haben, denn ich sehe hier kein Echo Dot Second Gen drauf. Ja. Und ich glaube, das ist ein Second Gen, den ich habe. Also das ist ein bisschen schwierig. Allerdings ein Echo Input ist hier ebenfalls drauf. Der Echo Input ist ja schon ein uraltes Teil, der wird ja schon lange nicht mehr produziert. Da habe ich noch einen. Also es wäre schon skurril, wenn man Echo Dot 2 nicht Meta-kompatibel wäre und der Echo Input schon. Das wäre schon sehr, sehr seltsam. Das Echo Out Auto ist natürlich auch nicht drauf fürs Kfz. Allerdings sehe ich das auch nicht so als problematisch ein, weil das ja einen anderen Anwendungszweck hat. Also ich denke, da wäre das eventuell ziemlich sinnlos. Überhaupt frage ich mich, wie das dann in der Praxis aussehen soll. Für mich selbst macht das jetzt erstmal natürlich keinen Unterschied, denn ich habe alle Geräte schon integriert, mein Hub läuft und damit ist eben alles abgedeckt. Also ich habe da jetzt keinerlei Vorteile, außer ich werde mir irgendwann ein neues Smart Home Gerät zulegen und dann ist eben die Integration wichtig, nur wie das dann eben ablaufen soll. Das ist wirklich eine Frage, ob das dann überhaupt bei mir so funktioniert oder nicht. Also wenn ich eine Smart Home Glühbirne einschraube, ja, dann ist die ja, wird ja erstmal verbunden mit der Bridge. Und die muss natürlich auch in den Meta-Standard integriert sein. Aber was macht denn dann zum Beispiel ein Echo Dot? Wieso ist der dann Meta-kompatibel? Der ist ja bereits mit dieser Bridge verbunden. Die Bridge muss also diese Lampe erkennen und einbinden, richtig. Und dann habe ich die ja bei allen Geräten zur Verfügung. Also so ganz klar ist mir das auch noch nicht. Das muss ich ehrlich sagen, weil es mir eben an Praxis fehlt. Ich werde nächstes Jahr mal gezielt ein Meta-Gerät kaufen, also ein Smart-Home-Gerät, und wird dann mal schauen, wie sich das unterscheidet mit dem Einbinden, ob das da irgendwie einfacher geht. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum das mit den Echos zum Beispiel zusammenhängen soll, weil es gibt keine direkte Verbindung zwischen den Echos und den Smart-Home-Geräten, die ich zum Beispiel habe. Es gibt keine direkte Verbindung. Die sind alle über den Router verbunden oder eben über die Philips Hue Bridge. Mehr gibt's da nicht. Sehr seltsam. Also ihr seht, es sind noch ein paar Fragen zu beantworten und Sinn von dem Ganzen ist, ein Konsument soll ein Meta-kompatibles Teil kaufen, heimgehen und dann möglichst einfach das Ganze im System integrieren. Und ja, mal gespannt, wie das dann in der Praxis eben funktioniert. Weil ich möchte ja auch nicht, dass, wenn mein Nachbar sich so ein Gerät kauft, dass das dann auf einmal einfach so mit meinem Gerät verbunden wird. Versteht ihr, was ich meine? Da muss es ja irgendeinen Schritt geben, den man eh machen muss, ja, hoffe ich jedenfalls, damit das Ding funktioniert. Und dieser Schritt ist eigentlich schon relativ einfach bei mir. Also wenn ich zum Beispiel eine neue Lampe hole, dann muss ich nur längere Zeit auf den Bridge-Knopf drücken, dann werden diese Geräte gesucht und dann verbunden und okay ist. Also viel mehr kann der Meta kaum bieten, oder? Aber wie gesagt, ich werde das alles nächstes Jahr mal probieren. Aber ich bin auf jeden Fall immer froh, wenn Standards gibt, die dann das Ganze erleichtern. So, vorhin schon mal gesagt, OnePlus 11. Wird es das dann überhaupt bei uns zu kaufen geben, offiziell? Keine Ahnung, denn das Store ist immer noch leer durch dieses Gerichtsurteil. Jedenfalls ist bei der Tena aufgetaucht, das ist so eine Überprüfungsstelle, ja. Und die haben jetzt irgendwie die ganzen technischen Daten rausgehauen. Also das genehmigte Gerät, OnePlus 11, hat ein 6,7 Zoll QHD Plus AMOLED Screen mit 120 Hz Refresh Rate. Ein Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz ist drin. Leider kein MediaTek. Okay, mal sehen. Bratpfanne Gen 2. Gucken, wie das ausgeht. Und 12 GB und 16 GB RAM Das ist schon mal gut. 256 bzw. 512 GB Storage. Das hört sich auch vernünftig an. Was extrem irritierend ist, ist, dass da ein Akku mit 2435 mAh Rating drin sein kann. Das ist eigentlich ausgeschlossen, dass da nur einer von diesen Akkus drin ist, sondern da müssten wahrscheinlich dann zwei Zellen drin sein mit 4870 mAh. Alles andere wäre vollkommener Blödsinn und ist absolut nicht vorstellbar, selbst bei OnePlus. Dann Triple-Kamera-Setup, da werden einige enttäuscht sein. Also 50 Megapixel Hauptkamera, 48 Megapixel Ultraweitwinkel und 32 Megapixel Telefotolinse mit einem 16 Megapixel Selfie-System vorne. Das ist einfach nicht mehr High-End, ganz einfach. Wenn die 32 Megapixel Telefotolinse allerdings überdurchschnittlich gut ist, dann wird man wahrscheinlich die meisten Leute wieder damit versöhnen können, zumindest die, die sich mit Fotografie auskennen, denn man weiß dann locker, dass ein 32-Megapixel-Bild mit einer vernünftigen Telefotolinse wesentlich besser ist als ein 200-Megapixel-Bild, weil es einfach von der Auflösung pro Fläche höher ist, ja? Genau so ist es, weil wenn man die Fläche optisch mit einer optischen Linse heranzoomt, macht dann ein 32-Megapixel-Foto, ja, dann ist eben die Auflösung besser, als wenn man eine größere Fläche hat ohne Telefotolinse mit 200 Megapixel. Ja, das ist immer schlechter als ein Ausschnitt mit einer optischen Linse mit der entsprechenden Auflösung. Also das ist jetzt die große Frage, nur da muss man natürlich noch abwarten. So genau haben die das jetzt auch nicht getestet. Also das ist das, was man erwarten kann. Preis gibt es natürlich keine Erwartungen. Und es ist auch wirklich schwer einzuschätzen. Normalerweise ist auch OnePlus auf den Zug aufgesprungen. Teurer. Ja. Weil wir können es, aber vielleicht gab es letztes Jahr einen großen Dämpfer, kann ich mir schon vorstellen, dass es eben jetzt mal sehen, dass es eben jetzt nicht machen können, da Mondpreise zu verlangen, weil die Marke OnePlus nicht mehr der Reißer ist, wie sie eben noch 2021 vielleicht war. Und von daher, bleibt dann zu hoffen, dass das Gerät vielleicht doch nicht übermäßig teuer wird. Aber das wird noch ein bisschen dauern. So, dann haben wir noch was. Die EU hat ein neues Gesetz vorgeschlagen, das es ermöglicht den Kunden, dass man die Akkus wieder wechseln kann. Das bedeutet, der Wechselakku wäre zurück. Ich finde das sehr, sehr amüsant, sehr cool. Ja, weiß noch nicht, wie man das gut hinkriegen kann, aber auch das ist eine Designentscheidung. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn dann das Gerät vielleicht ein paar Millimeter dicker sein muss, ja, und eben dafür die Akkus einfach schön ausgewechselt werden können, denn es gibt ja momentan den Trend, dass der Akku, dass mehr Updates versprochen wird, also bis zu 5 Jahre Hauptupdates, das heißt, da könnte man dann tatsächlich das Gerät 5 Jahre benutzen. Aber für viele Leute ist da bereits nach 3 Jahren so Schluss mit dem Akku. Und wenn man dann den Akku eben nicht austauschen kann, dann kann man das Gerät eben trotzdem in den Müll werfen, weil es dann eben kaum noch rentiert, das Teil reparieren zu lassen. Von daher ist das eine zusätzliche Entwicklung, die sehr zu wünschen wäre, dass es eben auch ermöglicht wird, den Akku auszutauschen. In den meisten Fällen wird man das wohl gar nicht erreichen können, das Update-Ende zu erleben, wenn man nicht den Akku auch austauschen kann. Das ist schön. Hier habe ich was gefunden, und zwar Samsung haut jetzt mal ein paar Sachen raus. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob es bei uns hier gibt, aber auf jeden Fall in vernünftigen Ländern gibt es. Bänder, Cases, für Smartphones, für die Earbuds und so weiter und so weiter und Lanyards. Und zwar diesmal für Pokémon. Eine wunderhübsche neue Kollektion mit Pokebälle. Und zum Beispiel der Pokéball, wo bei dem dann dieses die Ladeschale für die Galaxy Earbuds drin sind. Die Buds Live und Buds 2 und Buds 2 Pro. Dann Armbänder für die Galaxy Smartwatch. Ja. Ein Case, in dem Fall ist hier abgebildet, das für das Flipphone, also ziemlich hochwertig und ziemlich teuer, dieses Gerät. Und hier auch so ein Lanyard, allerdings ist der eher relativ neutral bedruckt. Ja. Diese Sachen, die gibt es da als Pokémon-themed Accessory und ab 26. Dezember soll das verfügbar sein. Also ja, das wäre eine gute Sache. Und wenn ihr jetzt sagt, ah, Pokémon, was soll das? Und, ja, interessiert mich nicht. Ja, Achtung, ja, jetzt werdet ihr gleich wieder Lügen gestraft. Euch interessiert doch solche Accessories und Spielereien für die Smartphones. Zumindest, wenn ihr dann noch Star Wars-Fans seid. Denn die Sachen gibt es nämlich auch für Star Wars, ganz genau. Und auch hier ist dann eben ein Case für das ultrateure Smartphone mit drauf, ja? Für die Smartwatch und ja, einiges andere noch, wie bei dem Pokémon Bundle eben. Und das ganze Bundle Pack kostet 149. Also das seht ihr, da ist schon was geboten, ne? Und ja, aber ne, ja, ja, so ist das. Also nicht immer gleich sagen, so ein Kram braucht man nicht, ne? Es kommt immer drauf an, ob man es braucht, wenn es nämlich die eigenen Interessen berührt, ne? Wenn, na klar, ein Star Wars Fan, der mit Pokémon nichts anfangen kann, der wird dann ein Pokémon Skin-Theme da auch nichts anfangen können, ja, aber wenn er das Pokémon-Smartwatch hat oder so, ne, aber wenn es das Star Wars ist, dann, ne, Star Wars-Fan ist, dann schon vielleicht mit dem Star Wars-Pack. Ja. Ich find's ganz gut, aber das seht ihr mal, das sind die verzweifelnden Versuche, den Smartphones ein Design zu geben, das sie eigentlich von Anfang an haben sollten, ja. Wird dann Zubehörkram drauf gemacht, ja, damit man eben hier sein Smartphone, seine Smartwatch noch einigermaßen zumindest mal fanmäßig gestalten kann. Nützt aber trotzdem nichts, dass eben die Geräte trotzdem noch den gleichen Formfaktor haben und so weiter. Aber wenigstens ein bisschen sich absondern durch andere 0815 Designs. Ich finde das ein bisschen schade. Also ich würde lieber eine Samsung Edition so kaufen, also wenn schon alles fest verbaut ist, so wie ich auch die Pac-Man Edition gekauft habe, ja, weil es dann eben auch tatsächlich so gedacht ist und es nicht nur nachträglich angefügt wurde, sozusagen. Ja, also, naja. Okay. Wie auch immer, Pokémon oder Star Wars Fan und ihr könnt eure Samsung-Geräte hier gut ummodeln. So, es gibt ja diese schöne App Google Find My Device. Ja? Und da soll man ja sein Smartphone finden, wenn man es verlegt hat. Ja, richtig gut. Aber was ist denn, wenn man keine Internetverbindung hat? Ganz genau. Nix. Bisher. Und da frage ich mich, wieso eigentlich bisher nichts? Ja, das fragt man sich oftmals, wenn dann auf einmal eine Funktion eingeführt wird und denkt, ja, Moment mal, wieso hat es denn die nicht schon die ganze Zeit gegeben? Denn es ist jetzt bald möglich, dass man sein Android-Gerät auch finden kann, ohne dass das Gerät eine Internetverbindung hat. Natürlich wird das Gerät dann eben durch andere Sachen gefunden, wie beispielsweise eben Bluetooth oder ähnliches. Und dafür wird es ja verschiedene, dafür gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten, was jetzt Find My Device dann genau nutzt, ist so ein bisschen, naja, fraglich. Ja, die Aussage ist nicht ganz klar. Möglicherweise funktioniert das dann so wie mit den Apple AirTags. Ja, denn das lässt die Aussage zumindest mal vermuten, dass ein Encrypted Last Known Location Reporting gemacht wird, ja, über ein neues Privacy-Focused Framework. Ja. Okay, also das wird wohl dann eben so heißen, dass es eben wie bei den AirTags ist, wenn das Gerät keine Internetverbindung hat, dann werden Geräte drumherum, Bluetooth-Geräte, drumherum alle möglichen Bluetooth-Geräte in der Nähe des Handys dafür sorgen, dass man eben dieses Gerät doch noch in etwa so orten kann. Das ist eine interessante Sache. Wie das dann in der Praxis aussieht, weiß ich nicht. Für Apple ist es natürlich viel, viel einfacher, sowas in der Praxis zu machen. Die können mit einem Software-Update alle Apple-Geräte freischalten, dass die eben auch ihre AirTags orten beispielsweise. Da ist es kein Problem. Da funktioniert es auch ziemlich gut. Zu gut, wie man öfters mal liest, wegen Stalkern und so weiter. Ja. Aber das müsste dann eben auch für das Android-Framework gelten. Und da denke ich, dass das eine längerfristige Sache wird. Und hier ist auch angegeben, dass es Teil von Android 14 sein wird, also für Ende 2023. Da seht ihr, wo die großen Probleme eben hängen und zeigt auch, wie langsam, elend langsam jede kleinste neue Entwicklungsseite noch so unscheinbar dauert. Das ist schon ziemlich entmutigend, muss ich sagen. Ja, entmutigend. Ich weiß nicht, ob ich euch schon von dem Ulefone Power Armor 18T erzählt habt. Ich glaube nicht. Ich habe das Ugitel, das neue, schon erwähnt. Und zwar war das ja mit dieser Restlichtverstärkerkamera. Und dem zusätzlichen runden Uhrendisplay auf der Rückseite des Gerätes. Das fand ich sehr, sehr fantastisch. Allerdings hat es so ein paar kleine Einschränkungen gehabt, wo ich dachte, ach schade, dass das nicht, dass das die und die Funktion auch noch vorhanden ist. Ja? Sonst wäre das ja eigentlich fast das perfekte Gerät. Angefangen hat es da zum Beispiel mit dem Prozessor, der G99 ist jetzt nicht gerade das Nonplusultra. Ja? Und soweit ich weiß, war auch hier bei diesem kein 5G vorhanden. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich will nichts Falsches sagen. Aber ich habe das ja schon vorgestellt gehabt. Aber ich glaube, das Teil hat kein 5G. Und von daher war das natürlich dann etwas schlecht, ja, also das fand ich wirklich nicht so gut. Trotzdem war das ein sehr, sehr interessantes Gerät, aber jetzt gibt es die Antwort darauf von Ulefone, das Power Armor 18T. Das hat zwar keine Restlichtkamera, dafür aber eine FLIR-Kamera, das heißt eine Infrarot-Nachtsichtkamera. Ja, die funktioniert eben ein bisschen anders. Da wird eben nicht das Restlicht extrem verstärkt, sodass quasi die Nacht zum schwarz-weißen Tag wird, sondern hier werden Temperaturunterschiede erkannt. Der Nachteil ist, das funktioniert nicht so weit wie die Restlichtkamera. Der Vorteil ist, man kann auch Temperaturen messen mit diesem Gerät und zwar direkt in Echtzeit auf dem Bildschirm und hat dann natürlich noch eine zusätzliche Anwendung für das Gerät, denn gerade Hobbybastler können dann quasi nicht nur sofort optisch erkennen, wo zum Beispiel Wärme unnötig oder nötig abgeleitet wird, sondern die können dann auch hingehen und können das dann auch in Grad anzeigen lassen, was denn tatsächlich die Temperatur an einer entsprechenden Stelle auch ist. Wunderbar, also sehr gut. Außerdem ist eine 108 Megapixel herkömmliche Kamera eingebaut, was natürlich sehr, sehr gut ist. Ja, und damit dann also schon mal was leisten kann. Eine 5 Megapixel Microlens Kamera, die hört sich erstmal vollkommen sinnlos an, aber das Teil hat eine 60-fache Vergrößerung und kann damit als kleines Mikroskop eingesetzt werden. Vielleicht kann man da auch was damit machen, keine Ahnung, aber faszinierend ist es schon. Gut hier ist, dass hier ein MediaTek Dimensity 900 Prozessor eingebaut ist und das heißt natürlich, dieses Gerät hat auch ein 5G-Empfang drin. Auch der MediaTek 900 macht jetzt keine Geschwindigkeitsrekorde, ist aber definitiv ausreichend performant, um alle möglichen Aufgaben momentan 2023 noch zu erfüllen. Ja, kein Problem. Auch hier haben die sich mit dem RAM nicht hier zurückgehalten. Es gibt 12 GB RAM mit 5 GB zusätzlichem Virtual RAM, was benutzt werden kann. Braucht man aber bei 12 GB eigentlich nicht. Also ich sag mal 12 echte GB RAM und 256 GB Storage. Vorteil hier ist eine Micro-SD-Karte und man kann den Speicher bis zu 2 Terabyte ausbauen. Also Speicher genug, auch wenn man sagt Cloud AD, ich bleib weg von der Cloud. Hier hat man genug Speicher, 2 Terabyte, das ist ein Wort, oder? 6,58 Zoll Screen, dürfte bei mir ruhig noch ein bisschen größer sein, aber ist vollkommen okay. 401 ppi, also gute Auflösung, Gorilla Glass 5. Und natürlich, das ist ein Rugged Phone, das heißt staubdicht, wasserdicht und schlagsicher. Da bleibt wieder nichts verborgen bei diesem Gerät an Power, denn Mil-Standard 810G, IP68 und IP69K sagen eindeutig, dass das Gerät hier genug aushält, auch für den harten Outdoor-Cacher, Mountainbike oder sonstigen Einsatz. Das Teil ist interessant und natürlich auch für die Arbeit. Ne? Mit den Zusatzfunktionen ist es ja auch ganz gut. Also, natürlich darf man auch nicht vergessen, den Akku. Auch hier typisch für Ukitel und Ulefone, das ist ja ein Ulefone hier, 9600 mAh Akku, also fast 10.000 mAh Akku. Das bedeutet 524 Stunden Standby-Zeit, 22 Stunden Video am Stück, 15 Stunden Spielen am Stück oder 39 Stunden Dauergespräch. Eieiei. Nicht schlecht. Dazu kommt noch ein 66 Watt Super Flash Charge, nennt sich das bei denen. Das heißt, dass in 30 Minuten bereits 52% aufgeladen sind. Das dürfte für die meisten Anwendungen ausreichend sein. Reverse Charging kann das Teil auch, weil man kann es hier auch wireless aufladen, ja, mit 15 Watt. Aber man kann es auch umdrehen und kann zum Beispiel seine Earbuds aufladen, wenn das Gerät eben auch wireless charging fähig ist, kann man das auf das Gerät hinten legen und dann gibt es ein sogenanntes Reverse Charging, 5 Watt. Das heißt, das Smartphone kann so ein anderes Gerät aufladen. Und das ist auch eine super sinnvolle Sache beim Akku von fast 10.000 mAh. Da kann man wirklich etliche Male zusätzlich noch beispielsweise seine Kopfhörer aufladen, obwohl man eben dann noch unterwegs ist und trotzdem keine Probleme hat, noch genug Power für das Gerät selbst zu haben. Wi-Fi 6 sollte eigentlich Standard sein, ist es hier auch. Und da gibt es noch so einen Expansion-Connector, damit kann man andere Geräte anschließen, wie zum Beispiel auch ein, wie nennt sich das, Endoskop beispielsweise, um auch im professionellen Bereich dann zum Beispiel für Handwerker da zu ermöglichen, sowas einzuschließen. Und auch NFC-Funktion mit Bezahlfunktion ist ebenfalls drin. Und Achtung Leute, einer der wenigen aktuellen Geräte, Smartphones, die das noch haben, ja, 3,5 mm Audio-Klinkenstecker für eure Kopfhörer oder für eure kleinen Geiger-Müller-Zähler. Ja, die gibt es nämlich auch in Form von so einem Gerätchen mit 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Und da hat man oben so ein kleines Zählrohr. Ist jetzt nicht so extrem genau, aber ja, immer noch genau genug für zu sehen, wenn man jetzt dringend die Beine in die Hand nehmen muss, ja, oder mal vielleicht beim Röntgen das eingeschaltet lassen, damit ihr mal seht, wie viel Strahlenbelastung ihr abbekommt, wenn ihr so ein Röntgenbild gemacht bekommt. Und das hilft dann auch zu verstehen, wie die sich die Strahlenbelastung, die man abkriegt, eben zusammensetzt. Es ist immer besser, ein Gerät zu haben, das jetzt nicht übermäßig genau misst, als ein Gerät, das überhaupt nichts misst. Ist das gut gesagt? Ja, genau. Alright, aber das war jetzt nur so am Rande. Das ist nicht hier mit drin oder so, dieses kleine Gerätchen, sondern das gibt's bei Amazon für ein Apple und ein Ei. Ja, nur das setzt halt voraus, dass man 3,5 mm Klinkensteckeranschluss hat. Und alle Geräte, die diesen Anschluss nicht haben, sind davon zum Beispiel ausgenommen wiederum. Okay, so. Also das heißt, dieses Juliform Power Armor 18T hat's in sich. Bitte. Mittlerweile ist es extrem verwirrend. Also die Armor-Serie, die hat jetzt mittlerweile so viele Nummern, also 17 Pro, ja, dann gibt es Armor 18 und das Power Armor 18T. Ich rede jetzt vom Power Armor 18T. Das Power Armor 18 ist nicht nur billiger, sondern hat auch wesentlich weniger technische Leistung. Ja. Dieses Juliphone Power Armor 18T ist angegeben mit $699. Und ich muss sagen, das ist hier jeden Cent wert, so wie ich die Sache sehe. Bei Updates übrigens, da muss ich noch ein riesiges Fragezeichen machen. Geht einfach davon aus, dass hier kaum Updates geben wird. Bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis allerdings, ja, also da würde ich mal einfach ein Auge zudrücken, ja. Und man kann sicherlich gerade bei dem Gerät noch weitere Einsatzmöglichkeiten nach dem Update-Zyklus finden, als Outdoor-Gerät beispielsweise. Da braucht man nicht die aktuelle Software, weil das nämlich zu allergrößten Zeit offline ist und man höchstens noch online geht, um Daten vom Computer zu übertragen in das Gerät. Also so wie zum Beispiel bei einem Garmin-GPS-Gerät. So. Es gibt hier Angebote, wie gesagt, das Standard für $699. Wird ausgeliefert direkt nach, also von Europa, fallen also keine weiteren Kosten an. Dann gibt es mit Tasche und Karabiner. Oh, yes, das sehe ich, was ist denn da los hier? Was spielt denn hier? Ruhe! Ja, das ist ja Wahnsinn, das ist mal Verkaufsseite. Auf einmal fängt hier voll die Musik an zu spielen. Ich habe eigentlich keinen Bock, auf meinem Warenkorb hier Musik zu hören. So, was soll denn das hier? Naja, egal. Dann gibt es noch einen also Moment. Das mit der Case, genau, mit dem Case und Karabiner kostet also 724. Dann gibt es noch eine mit Wireless Charging und Case für 759 und. Und natürlich auch eine Version mit dem Endoskop für 745. Wer das ultimative Paket haben möchte, ja. Moment mal, nee, ultimativ gibt es nicht. Also, es gibt ein Paket mit der Hülle, mit dem Karabiner, mit der Endoskopkamera und das Gerät selbst. Das kostet dann $770. Ziemlich guter Preis. Wer sagt, okay, also eine Hülle brauche ich nicht, aber dafür will ich Wireless Charging haben, das findet es auch. Wireless Charging Modul plus Endoskop und Gerät für 780 gibt es also auch. Ihr seht, hier geht's rund und ich finde das wirklich sehr faszinierend, dass es immer wieder Firmen gibt, die solche Geräte zu diesen Preisen anbieten können. Jetzt müssten die nur das mit den Updates hinkriegen. Wie gesagt, ich weiß es leider nicht genau, wie es da mit der Update-Situation aussieht. Leider findet man hier wenig Informationen darüber. Die Firmen selbst, Juliphone und Unitel, die schweigen sich darüber natürlich aus, aber in der Presse findet man auch nichts groß drüber. Naja. So, jetzt gibt's noch was anderes, und zwar ein Keyboard. OnePlus hat ein Keyboard angekündigt. Genau, ihr wisst ja, ich würde mir das Keyboard von OnePlus nicht mal kaufen, wenn die Hölle zufrieren würde. Ja, also nach diesen Erfahrungen hier, da sehe ich schon kommen, dass ich die Tastatur kaufe, dann brauche ich ein Software-Update. Dann machen die mir die per Software kaputt. Dann dauert es ein halbes Jahr, bis ein Software-Update kommt, wo es dann wieder funktioniert. Nee, da habe ich echt keinen Bock drauf. Also für mich ist es so weit weg mittlerweile. Vor allem das Nord-Label ist für mich also zu einer wirklichen roten Säule geworden oder Fahne oder was weiß ich, wie man dazu sagt, wo ich dann sage, nee, tut mir leid, echt nicht. Okay, ich weiß auch nicht, warum man jetzt unbedingt dieses OnePlus Keyboard kaufen soll. Eins muss erwähnt sein, das sieht gut aus, und zwar da ist so ein Knubbel drin, so wie ein Joystick, ja, wohl, und das finde ich zumindest mal ein sehr interessanter Ansatz. Aber okay, ich weiß nicht, ob das eben da das dann rechtfertigt. So, wer ein ganz anderes Keyboard haben möchte, das offenbar qualitativ mega ist und auch wirklich was Innovatives bietet, der kann sich mal das neue Keyboard von Final Mouse angucken. Ihr werdet es nicht kaufen, Centerpiece. Ich werde das Video mal verlinken. Da fallen euch, also wie mir vielleicht, die Gesichtszüge runter, ja. Denn unter dem Keyboard ist vollständig ein Display. Und das Keyboard kann auch interagieren mit diesem Display. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel tippt, löst das zum Beispiel Animationen aus auf dem Keyboard. Das ist sowas von faszinierend, unglaublich. Was ich hier vermisse, ist bei diesen Vorstellungen von diesem Keyboard, die haben alle möglichen Bilder, Animationen oder ähnliches, die dann unten drunter liegen. Aber eine Sache finde ich, das ist ziemlich faszinierend. Man könnte ja damit sogar per Bild jedes mögliche Layout nachbilden und einblenden sozusagen auf die Tasten. Ja. Das wäre eine interessante Sache, aber vorwiegend sehen die das eben als Möglichkeit, unter dem Keyboard interaktive Animationen ablaufen zu lassen oder Bilder anzuzeigen und eben teilweise sogar mit Reaktion beim Tippen. Ja. Faszinierend. Und somit hat man dann immer ein anderes Keyboard-Style. Während man sich hier mit dem normalen Keyboard sogar mit RGB-Leuchtdioden so zufrieden geben muss, damit man erstmal die Farbe ändern kann oder ähnliches. Hier kann man alles ändern. Komplett. Ein Film läuft quasi da ab oder ein Computerprogramm. Übrigens wurde auch in dem Video gezeigt, es geht sogar ein Spiel auf der Tastatur, die ihr mit der Tastatur steuert. Ja, fantastisch, ne? Und dafür hat die Tastatur eine eigene CPU und eine eigene GPU integriert. Funktioniert über USB-C und ist vollkommen unabhängig vom Rechner, braucht also keine Rechenzeit vom Rechner. Diese extrem heftigen Animationen mit Interaktion würden ja den Computer ansonsten vielleicht belasten. Braucht man nicht. Hier ist alles komplett im Keyboard eingebaut. Und das Ding, das strotzt nur so von Innovation. Soll 2023 rauskommen. Der Preis ist 349 Euro natürlich schon ein bisschen happig, ja, für ein Keyboard. Aber angesichts dessen, dass das Teil quasi ein vollwertiges großes Display unter dem Keyboard hat und auch so flüssig und toll Animationen einblenden kann, ist das schon faszinierend. Also guckt euch mal das Video an, nur damit ihr das richtig versteht. Also da gibt es zum Beispiel eine Koi-Animation, ja. Und da schwimmen die Kois unter eurer Tastatur rum. Und wenn ihr dann drauf tippt, wupp, hauen die dann ab. Weg von dem Fleck, wo ihr drauf getippt habt. Oder da gibt es auch eine Animation, wenn ihr drauf habt, dann gibt es so Blitze und Rauch. Ja, bei jedem Tastendruck. Ja, das ist eine Spielerei, ja, aber das ist eine neue Dimension. Ihr habt die Tastatur dann als eigenes Habitat sozusagen, mit dem ihr interagieren könnt, während ihr tippt. Ja. Und wie ihr das dann anwendet, das ist euch vollkommen frei überlassen. Ja. Ich würde es zum Beispiel als Einblenden von verschiedenen Layouts machen. Also, ich möchte jetzt hier, ich tippe jetzt einen Text in Japanisch, also mache ich hier das japanische Layout drauf, das unterscheidet sich massiv. Oder das deutsche Layout oder das amerikanische Layout, ja. Oder eben auch zum Beispiel andere Schriften. Das ganze Aussehen eben von dem Keyboard kann man verändern. Und das ist eine faszinierende Sache. Ja. Und da müsste man wirklich mal überlegen, also 349 Euro für so ein Keyboard, wenn ich mal bedenke, dass es Gaming-Keyboards gibt, die auch schon über 150, 160 Euro kosten, ist das nicht mehr so weit weg. Ja. Ich würde mal die Tastatur, wenn sie denn auf dem Markt ist, die verschiedenen Tests mal durchlesen und mal gucken, wie schnell die Community neue Möglichkeiten macht, was man dann noch alles damit machen kann. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das ausbreitet. Vielleicht habe ich ja irgendwann 2023 so ein Keyboard, wobei ich schrecke immer noch davor zurück. Also 350 Euro für ein Keyboard, nee, da habe ich jetzt erstmal viele, viele, viele andere Prioritäten. Ne? Aber trotzdem, eine coole Sache ist es auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir auch dann schon am Ende. Ich habe noch die Apps der Woche. Also sind wir noch nicht am Ende. Haha. Genau. Entschuldigung. Ja, ich bin immer noch nicht ganz fit wieder. So. Jetzt gibt es natürlich erstmal die App der Woche. Da habe ich mich kurzerhand und schnell entschlossen für The Legend of Neverland. Ja, weil das ist ein richtig schönes RPG im JRPG-Style, aber mit einer kleinen Besonderheit. Bei den meisten JRPGs könnt ihr einfach nur euren Char auswählen, ja, mit dem ihr dann spielt und fertig. Mit der Folge natürlich, dass bei einem solchen MMORPG da natürlich alle möglichen Charaktere rumrennen, die sehen alle gleich aus. Ja, 5, 6 verschiedene, aber sie sehen alle gleich aus. Das ist natürlich übelst, ja. Bei diesem Game kann man allerdings vieles an seinem Char verändern. Man kann viele Hairstyles auswählen, man kann die Farbe auswählen, man kann die Gesichtstypen auswählen, die Augen, den Mund, die Höhe des Kostüms, die Farben verändern, komplett den Char so gestalten, wie man das gerne hätte. Und ich finde, das ist faszinierend und für mobile RPGs eben auch selten. Ja. Das RPG selbst ist dann auch schön gemacht, die Grafik ist toll, also es ist schon schön, dass man den Char ändern kann, aber noch schöner ist es, wenn dann die Grafik im Spiel so gut ist, dass man auch was von seinem schönen Char hat und auch von den Chars der anderen Spieler, die eben dann vor einem auftauchen. Die sehen alle sehr, sehr schön aus. Für ein Mobile-RPG muss ich sagen, sogar überdurchschnittlich schön. Hier kann das durchaus mit Genshin Impact anstinken oder gegen Genshin Impact anstinken. Und durch eben diese freie Char-Wahl und die freie Veränderung ist dahingehend noch ein richtig großer Packen mit draufgepackt. Und deswegen denke ich, ist das eine würdige App der Woche. Und es ist auch diesmal ein echtes RPG, das heißt, ihr müsst leider auch viel Zeit dann investieren, ja, und es ist kein Game, wo man jetzt, naja, sagen wir mal, diese Idle-RPGs, ja, und damit meine ich nicht Idle mit Idol, sondern Idle mit ich mach nix und trotzdem level ich auf, sondern hier muss man halt tatsächlich spielen, ja. Ungewöhnlich auch für ein Mobile MMORPG, aber trotzdem finde ich, ist das eigentlich das einzige System, was ein echtes RPG eben auszeichnet. Ja, ja, natürlich In-Game-Items, klar, kann man kaufen. Das Spiel ist kostenlos und dann könnt ihr euch dann natürlich schon vorstellen, bei so einer Dimension, die müssen ja die Server betreiben und so weiter, dass da irgendwo Geld reinkommen muss für die Firma. Und das ist dann mit In-App-Käufe. Und dann sind wir wieder bei Ausrüstungsgegenständen, bei Diamanten und Ähnliches, was man wieder braucht, um andere Sachen zu kaufen. Und. Natürlich gibt es auch die Reittiere, die man haben kann. Und deswegen, also ist klar, man kann viel Geld damit ausgeben. Sehr viel Geld. Reißt euch also zusammen. Ja, und dann geht's. Man kann nämlich auch hier sehr, sehr schön und lange und gut spielen, ohne dass man dafür Unmengen an Geld raushaut. Natürlich geht's schneller und besser, wenn man hin und wieder mal ein Paket an Sachen kauft, die man gerade braucht, und dann sein Char eben schneller auflevelt und Gegenstände eben schneller bekommt. Ja, also The Legend of Neverland ist App der Woche. Und jetzt komme ich zur App des Jahres. Da muss ich erfahrungsgemäß nichts groß sagen dazu. Ein bisschen was sage ich trotzdem. Es ist diesmal kein Game geworden. Nein. Kein Game, sondern es wurde Rasp Controller. Ja, der Controller, die Controller-App für den Raspberry Pi. Und zwar, ich habe ja sehr lange eine andere App benutzt, die ist jetzt verschwunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. So schnell geht die Sache rum, dann vergesse ich schon den Namen. Aber Rasp Controller hat eine unglaubliche Funktionsvielfalt. Ich verweise euch jetzt einfach auf die Folge mit der App der Woche. Als das App der Woche war, da habe ich ein bisschen mehr erklärt. Aber egal, ob ihr Schaltpläne, PIN-Belegungen braucht oder ob ihr euren Pi steuern wollt, SSH-Terminal, Direktbefehle definieren wollt, die ihr dann einfach mit Klick auf den Smartphone-Bildschirm aktivieren könnt. Nichts bleibt hier euch verborgen und ihr könnt hier Unmengen von Funktionen und Aktionen durchführen rund um euren Pi, was extrem nützlich ist. Gerade zum Beispiel das Ein- und Ausschalten von Headless-Systemen ist für mich unabdingbar, dass ich da eine App auf dem Smartphone habe, wo ich dann eben ausschalten kann oder neu starten kann, ohne dass ich das an dem Gerät machen muss, ja. Weil wenn ihr da auch keinen Schalter zum Beispiel dran gebaut habt oder Ähnliches, dann müsstet ihr ja tatsächlich euch einloggen mit einem Terminal auf eurem Computer, und das wäre dann zum Beispiel sehr, sehr schlecht, gerade beim NAS-Server. Da ist nicht immer der Computer angeschaltet, aber die Handys greifen auf den NAS-Server drauf zu, und wenn da mal was ist, dann muss man eben auch mal vom Handy rauskommen. Ja, man kann auch eine komplette SSH-Shell nutzen, aber eben auch vordefinierte Befehle. Und für mich die wichtigste Funktion ist Gerät herunterfahren, Gerät neu starten. Ja, brauche ich jeden Tag quasi. Und deswegen ist es für mich ein unersetzliches Tool geworden, Rasp Controller, mit schier unbegrenzten Möglichkeiten. Auch Kamerasteuerung und so weiter, die an den Raspberry Pi angeschlossen sind. Es ist einfach eine faszinierende Geschichte. Und das Ganze gibt es als kostenlose Version. Ihr könnt die abonnieren, dann ist es werbefrei. Und ihr könnt auch eine Lifetime-Version holen, für ewig werbefrei. Immer Updates, 18,99. Könnt ihr euch mal überlegen. Das ist eine ganz coole Sache. Aber ausprobieren könnt ihr alles mit Werbung auch so. Und dann könnt ihr euch davon überzeugen, dass Rasp Controller unglaublich ist. Auch was die Statistiken zu bieten haben, ihr könnt euren Raspberry Pi komplett überwachen, kriegt alles angezeigt, von Datendurchsatz bis CPU-Last, jederzeit, wann ihr wollt, auf eurem Smartphone. Richtig coole Sache. Deswegen App des Jahres. Rasp Controller, herzlichen Glückwunsch. Ettore Galina. Besseres habe ich dieses Jahr wirklich nicht gefunden. Wahnsinn. Und damit sind wir natürlich auch jetzt am Ende vom Uncast, und ich muss und will und werde euch natürlich am letzten Podcast in diesem Jahr, letzten Netcast in diesem Jahr, euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Der nächste Uncast gibt es erst wieder am 2.1. Bitte dieses Jahr noch beachten oder nächstes Jahr beachten. Es wird sich alles ändern, vermutlich. Es kann sogar sein, dass der normale Feed gar nicht mehr existiert. Informationen zum neuen Feed, zum neuen URL und zum neuen Uncast und zur neuen Riesenwochensicht findet ihr unter rentry.co, R-E-N-T-R-Y.co, rentry.co/ Netcasts. Rantree.co/netcasts mit S hinten. Und da findet ihr dann alle weiteren Informationen, die ihr braucht, um auch im neuen Jahr den Uncast und die Rios-Wochensicht zu empfangen. Und damit wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die kleinen grünen Antennen und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.